1 der Mobbing-Begrie. Da ist noch eine Sache, die bemerkenswert ist. Rainer wiederholt bei jeder sich bietenden Gelegenheit, er sei während seiner gesamten Schulzeit gemobbt worden. Nun, Mobbing gibt es nur am Arbeitsplatz, in der Schule heißt das richtig Bullying, aber egal. Beschrieben wird in beiden Fällen der Sachverhalt, dass mehrere Täter wiederholt und provoziert ein Opfer hänseln, das häufig ausfällt durch Wehrlosigkeit, divergentes Verhalten, körperliche Besonderheit oder soziale Divergenz, zu arm, zu reich. Nun darf man nicht vergessen, dass Rainer auf einer Sonderschule war. Integrative Sonderschulen packen Kinder mit ganz offensichtlichen Behinderungen, also alle Arten von Geburtsfehlern, zusammen mit verhaltensauffälligen, lernschwachen etc. Rainer gehört zur zweiten Gruppe. Als Buttergolem ist er außerdem in der Lage, sich gegen Angreifer zur Wehr zu setzen. Und Sonderschüler haben eine sehr feine Nase dafür, wer wie kaputt ist und was die anderen Kinder können oder nicht können. Kurz, Rainer ist definitiv nicht das typische Bullying-Opfer, ganz einfach, weil er körperlich und geistig zu gut ausgestattet ist, um Sonderschülern als Boxsack zu dienen. Nun bedenken wir seine Geschichten über Gewaltepisoden während der Schulzeit. Einiges davon ist offensichtlich erstunken und erlogen. Kein Kind nennt ein anderes Drache, weil es so kraschstall geht, sowas passiert nur in blöden Jugendbüchern, aber dass Rainer als Schüler gewalttätig war, ist aus offensichtlichen Gründen sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Die feine Nase von Sonderschülern wurde eben schon erwähnt. Dieses Gespür für Gruppenhierarchie ist außerdem verbunden mit einem detaillierten Gerechtigkeitsempfinden. Wenn Ali sich wie ein Schneekönig freut, den Kevin im Tischfußballspiel besiegt zu haben, aber Kevin hat Trisomie, dann ist Ali unten durch. Da soll er sich mal nichts drauf einbilden, den Mir besiegt zu haben. Bei körperlichen Auseinandersetzungen ist es für die Lernbehinderten schlicht und einfach tabu, die Geburtsfehler zu schlagen. Vorschlag: Rainer hat sich am falschen Kind vergriffen. Als Kampfkoloss Buttergolem hätte er sich mit dem härtesten Alpha der Klasse messen müssen. Stattdessen wollte er Punkte sammeln, indem er irgendein Haschall vertrimmt hat. Die Folge: seine Mitschüler wenden sich von ihm ab. Er gerät in Verschiss. Rainer wurde nicht gemobbt, er wurde geschnitten. Für Klassengalle war sein Kampfgewicht zu hoch, sein Verhalten zu unberechenbar. Also haben die anderen ihn einfach weitgehend ausgeschlossen. In Rainers Fantasiewelt haben sie natürlich in respektvoller Angst auf seine Übergriffe reagiert und ihn, er hat's genau gehört, ehrlich, mit respektvollem Raunen als Drache tituliert, dem man besser nicht quer kommt, wenn einem das Leben lieb ist. Seine Einsamkeit erklärte er sich dann als Mobbing. Weil nicht er hat Schuld. Die anderen sind bös. Und dass er den kleinen Lauchi verdroschen hat, na, der hat ihn ja als Adler auch so genervt. Punkt. Also, die Kanaltrailer, die ich so kenne, stellen die wichtigsten Aspekte des Kanals vor. Was den Betreibern so am Herzen liegt, dass jeder neue Besucher es erfährt. Bei den meisten gehört sowas wie willkommen liebe Zuschauer, wie schön, dass es euch gibt dazu. Muss man nicht, kann man aber. 2. Analyse des Winklerschen Trailers. Was ist Rainer wichtig? Seine erzblöde Begrüßungsfloskel, die er mit demselben Enthusiasmus hersagt, wie das Nikolaus-Gedicht in der 3. Klasse. Er sitzt offen auf dem Idiotenmühlchen und wackelt mit den Beinen. Da ist er mächtig, mächtig stolz drauf, ohne Spaß. Wie sah seine Internetpräsenz früher aus? Also damals, als ihm die Sache noch Spaß gemacht hat und er noch motiviert war. Es ist ganz wichtig, dass jeder Zuschauer die alten Konzepte und Namen seiner früheren Kanäle erfährt und was da früher alles so gelaufen ist. Von 0.30, 1.30 und dann nochmal von 2.00, 2.20 geht es um nichts anderes. Also für ein solides Drittel des gesamten Trailers. Zwischendurch sind natürlich die Kanäle eine Erwähnung wert, weil er die ignoriert und eigentlich nicht mehr auf sie eingeht und sie ihm ja sowas von egal sind. Um 3 Uhr gehen die Ankündigungen los. Kamera läuft. Macht man halt ein Drehkon Mondaie, wie heißt Dienstag auf Englisch? Dreben Savidae draus. Weitere wichtige Informationen, die unbedingt in den Trailer gehören. Wie lang sind eigentlich die Fahrstuhlmusik-Tracks, zu denen der Rainer demnächst seine missgestaltete Rübe schütteln will? Ich trage eine Mütze. Seht her, ihr Leute, ich trage eine Mütze. 3. Die Unbeholfenheit des Winklers. An Rainers Tonfall und der hölzernen, manierierten Sprechweise sieht man, dass er sich große Mühe gibt, nicht in den üblichen Rainer-Galopp zu verfallen, bei dem er ohne Punkt und Komma den Quassel einfach ungeölt laufen lässt. Es kostet ihn große Anstrengung, sich nicht in den eigenen Sätzen zu verfangen. So verkümmert ist seine Sprache inzwischen. dass er trotzdem Blödsinn erzählt, der nicht in einen Trailer gehört, merkt er nicht. Entweder, weil er trotz höchster Konzentration nicht bei der Sache bleiben kann, in dem Fall wäre wirklich mal ein wenig Ritalin fällig, oder weil er zu blöder ist, wichtige von unwichtigen Dingen sicher zu unterscheiden. Und zuletzt dieselbe flehentliche Bitte wie im letzten Erguss: Bitte, hiedet mich nicht. Natürlich kann so ein Zeugnis von Schwächen nur in Verbindung mit dem üblichen rotzfrechen Aufgetrumpfe, hiedet er abschauen, ich werde niemals aufgeben, daherkommen, aber es wird immer deutlicher, wie sehr die Kräfte schwinden. Es ist wirklich tragisch und zugleich saukomisch, dass Rainers Persönlichkeitsstruktur ihn für die Hartere so anfällig macht und gleichzeitig verhindert, dass er seiner nichtswürdigen Internet-Existenz endlich ein Ende bereitet. Rainer und das Internet ist mehr als nur ein bisschen wie Gollum und der Ring, nur dass Gollum natürlich schlanker und nicht gar so hässlich ist. Rainer ist eben sehr, sehr dumm. Was hindert ihn daran, sein Leben auf die Reihe zu bekommen? Na, seine Dummheit. Er ist zu dumm, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und er ist zu dumm, zu bemerken, dass er sich geirrt hat. Seine psychische Disposition bringt ihn dazu, die wenigen Fehler, die er in seiner Dummheit erkennt, misszuverstehen, zu verdrängen, klein zu reden, vor ihnen die Augen zu verschließen. So kommt er natürlich auf keinen grünen Zweig, aber das juckt ihn nicht groß, weil er halt sehr, sehr dumm ist. Als hilfsbedürftig gilt man nur, wenn man Hilfe sucht. Rainer müsste knien und Demut zeigen und an geeigneter Stelle um Hilfe bitten, dazu gehört, dass er Hilfsbedürftigkeit zugibt. Wenn das nicht passiert, ist es egal, wie kaputt er tatsächlich ist. Ohne sein Bemühen passiert nichts. Die oft zählen Helferlein in unserer schönen Republik sitzen ja nicht beschäftigungslos herum und machen sich auf die Suche nach Leuten, die Hilfe brauchen, damit sie was zu tun haben. Im Gegenteil, die Helferlein sind völlig überfordert und überarbeitet nur mit den Leuten, die ihnen den ganzen Tag lang auf die Pelle rücken. Solange Rainer nicht von sich aus Hilfe sucht, wird er keine erhalten. Hey, es gibt in unserem Land Junkies, die auf der Suche nach Hilfe sind und keine kriegen, weil keiner übrig ist. Die sind noch viel kaputter als Rainer. Rainer ist dumm, faul und überfordert. Das heißt aber nicht, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, und nein, Axtwurf und Autoscheibe reichen da nicht. Er müsste regelmäßig Frau Pop attackieren und dabei Allah Akbar schreien, bevor er als Gefahrenquelle eingestuft würde. Schulden? Na und? Seit 2009 steigt die Zahl der Deutschen, die überschuldet sind. Momentan gelten stabile 10% der Gesamtbevölkerung Ü18 als überschuldet, heißt, absolut nicht mehr in der Lage, ihren Zahlungsabichtungen nachzukommen. Dabei liegt die Höhe dieser Schulden bei 30.000 NG pro Kopf. Kein Wunder, jeder dritte deutsche Haushalt ist derzeit dabei, einen Ratenkredit abzustottern, nur um sich irgendwelchen Konsumschrott in die Bude zu stellen. Fast die Hälfte aller Haushalte nutzt derzeit irgendein Finanzierungsmodell. Für Menschen in geregelten Verhältnissen, die nicht im Albtraumhaus hinter den sieben Bergen aufwachsen mussten, mutet Rainers Lager extraordinär, wenn nicht einmalig aus. Was für ein besonderer Knallkopf, sowas gibt's nicht nochmal. Doch, gibt es. Sogar sehr oft. Versager, die nichts gelernt haben und die zu dumm und zu bequem sind, daran was zu ändern, die gibt's wie Sand am Meer. Wenn die das Glück haben, noch irgendwas auf der Habenseite verbuchen zu können, ein geerbtes Eigenheim ZB, dann ist's nur eine Frage der Zeit, bis sie das auch für Bombfight haben. Bei Rainer ist's jetzt wohl soweit. Das macht ihn aber noch nicht außergewöhnlich und schon gar nicht behindert. Der Knallkopf hat sogar einen Führerschein, Gott wär domme. Vier Bedingungen für die Besiegtheit des Winklers. Rainer ist traute besiegt, sobald es wieder eine externe Autorität in seinem Leben gibt, die ihn zwingt, den Weg des geringsten Widerstandes zu verlassen und stattdessen Dinge zu tun, auf die er keinen Bock hat. Widrige Umstände können Rainer nicht besiegen. Er ist ein unglaubliches Stehaufmännchen, weil er halt vollkommen anspruchslos und gleichzeitig erzblöde ist. Wer Kummer gewöhnt und gleichzeitig zu blöde ist, seine Situation richtig einzuschätzen, der merkt halt gar nicht, wie tief in der Scheiße er schon steckt. Selbst wenn er nächstes Jahr um diese Zeit in einer verranzten Sozialwohnung im Ghetto von Nürnberg oder Neustadt hockt, wird er von dort wichsen, daddeln, vermeintliche Weiber behelligen, das Internet anbrüllen und sich dabei wie King Louis fühlen, weil er halt nach wie vor genau das tun und lassen kann, was er will und was sein dummer Trieb ihm vorgibt. Selbst der Fußweg zum nächsten Supermarkt wird kürzer sein. Und traurig aber wahr, dass eine Autorität in seinem Leben Einzug hält, ist sehr unwahrscheinlich. Rainer wird niemals einen Arbeitgeber haben, oder eine Frau, die ihn lenkt, oder Familie/Freunde, die sich um ihn kümmern und auf die er hören würde. Vermutung: Rainer wird Raute unbesiegt bleiben. Es sei denn, er ist wirklich zu blöde, die Obdachlosigkeit abzuwehren. Aber dazu ist er letzten Endes zu bequem, wenn die Existenz als Harzi ihm das sorglose Lordleben ermöglicht, das er jetzt schon jahrelang genießt, wird er sich auch mit dem Amt arrangieren. Deren Schikanen werden an ihm abprallen. Schikanen ist er gewöhnt. Die Heder werden älter, gehen ihrem eigenen Lebenslauf nach und von Staffel zu Staffel springen mehr ab und kommen weniger dazu, weil nichts Neues mehr passieren wird. Ein gutes Dutzend Versager wird übrig bleiben, die sich daran hochziehen, dass Rainer ein noch größerer Versager ist als sie selbst. Gemeinsam mit ihrem Faszinosum können sie alt werden. Naja, nicht zu sehr alt. Rainer ist auf gutem Weg, mit 60 einen Schlaganfall zu erleiden. Und arme Schlucker werden danach schnell zum Pflegefall. Dann wird er an irgendein Heim gesteckt, macht noch ein, zwei Jahre unter sich und stirbt an der mangelnden Fürsorge der unterbezahlten Pfleger aus dem Senegal. Und wird katholisch beerdigt werden. 5. Die Stromschulden des Winklers. Beste. Unglaublich, wie dumm Rainer ist. Er hat jetzt endlich in sein Spatzenhirn gekloppt, dass das Licht in der Schanze erst dann wieder angeht, wenn er 15.000 bezahlt hat. Und weil er keine 15.000 rumliegen hat, no, bleibt das Licht halt aus. Er kriegt es eben nicht in sein Spatzenhirn rein, dass er die Summe auch zusammentragen kann, es müssen 15.000 auf einmal sein, das haben die Heeder von den Stadtwerken ihm so gesagt. Die Summe anzusparen, in Teilbeträge zu zerlegen, Stück für Stück am Abtrag des Schuldenbecks zu arbeiten, das kommt Rainer nicht in den Sinn. Er kann nur an Aktionen denken, die ihm diese utopische Summe irgendwie auf einmal bescheren sollen. Wie sein Spendenstream. Nicht, dass der stattfinden würde. Aber selbst wenn, haha, nein, in seiner gesamten Juno-Karriere, 10 Monate, hat Rainer gute $5.000 auf Juno verdient. Wie um alles in der Welt kommt er auf die Idee, er könne den Ertrag eines knappen Jahres innerhalb von 24 Stunden verdreifachen. Zahlen haben in Rainers Spatzenhirn eine sehr, sehr eingeschränkte Bedeutung. Weil seine faule und erzblöde Mutti ihm schon in der Grundschule nicht bei den Hausaufgaben helfen konnte, kann Rainer jetzt nicht richtig lesen und schreiben, genau wie seine Mutti, diese wertlose Fettfunz. Das haben die beiden nicht zunutze sich attestieren lassen, aber die diskalkulieren nicht. Die zeigt sich ja auch nur darin, dass Rainer ein unglaublicher Knallkopf ist, der Zahlen als abstrakter behandelt. Und wenn der Spendenstream ihm keine 15.000 beschert, no, verkauft er halt das Haus. Dass der zu erwartende komplette Verkaufserlös nach Schuldentilgung für knappe 3 Jahre Lebensunterhalt ausreicht, und zwar ohne Luxuriositäten wie ein angemitteltes Auto oder ein Summerpreisbesuch, und er danach völlig perspektivlos auf der Straße landen würde, das kriegt Rainer mal wieder nicht in sein Spatzenhirn rein. Es würde mich nicht wundern, wenn Rainer absolut überhaupt keine Ahnung davon hat, was eine Monatsmiete eigentlich kostet. Vielleicht denkt der, man gibt's dem Vermieter im Monat A50erle und dann was das schon. Es soll ihn mal einer fragen, was er nach dem Umzug gedenkt, an Miete zu zahlen. Also von mir aus, Leute, schmeißt ihn noch ein paar Groschen hin. Bestärkt ihn in der völlig irrigen Annahme, er könne seinen Lebensstil genauso bräsig und bekloppt weiterführen. Je länger er nichts macht, desto sicherer geht die Schanze tatsächlich für eine Handvoll Zauberbohnen drauf. Und dann ist Rainer im Arsch. Unbesiegt, aber im Arsch. 6 qualitativer Contents des Winklers. Bitte sehr. Es ist ja allgemein bekannt, dass Rainer in seinem Leben noch keine originelle Idee hatte. Sein YouTube-Content ist von vorn bis hinten abgekupfert, 4 Drachen und der Metall ist die bemerkenswerte Ausnahme. Und weil seine Vorbilder nach 50 oder 100 Videos eine Zuschauerschaft angehäuft haben, die sich nicht nur für den Inhalt der Videos interessiert, sondern auch für deren Hersteller, und deshalb fragt mich was oder guckt mal an neben Videos aufnehmen, macht Rainer das auch. Er überspringt einfach die Phase, in der sich eine Zuschauerschaft ansammeln sollte. Wenn also Enge mit den Schlauchhaaren ein Video darüber aufnimmt, dass er sich mit einem zweiten Kanal selbst im Weg steht, dann macht Rainer das auch. Und wenn seine Vorbilder irgendeine persönliche Anekdote erzählen, mauert Rainer in die Kommentare eine Wort, die seine Lebensgeschichte grob umreißt. Und weil das für ihn eine echte emotionale Angelegenheit ist, schließlich schreibt er da im Schweiße seines Angesichts über sein absolutes Top-Thema, gelten solche Kommentare als Steher in Kontakt mit. Als Stalker-Fanboy sollte Rainer nicht eigentlich betrachtet werden. Ein echter Fanboy ist er nur vom größten Star des Internets, Rainer. Er emuliert die erfolgreichen YouTuber, die er stets als die Großen bezeichnet. Wer dazugehört, ist nur ihm klar. Klar ist auch, dass er sich selbst längst dazu zählt, obwohl er das natürlich nie wollte. Das ist einfach so passiert. Er ist nicht geil auf Fame, Leute. Nee. Aber jetzt ist er halt ein Superstar und muss sie wieder mit fertig werden. Rainer wird nicht gehänselt von ungefähr 3 Dutzend Leuten, er ist der meistgehasstetste YouTuber Deutschlands. Dabei ist die Anzahl der wirklich aktiven Heiler nie über die Menge einer Schulklasse hinausgegangen. Dass Rainers Abos und Views die Größe, die er sich selbst attestiert, schlicht nicht hergeben, bemerkt Rainer nicht. Erstens, weil der Zahlenraum 100 für ihn unwegsames Neuland ist. Ein YouTuber mit 500.000 Abonnenten ist größer als 40 Drachenlords, eine solche Rechnung übersteigt Rainers Zahlenverständnis jedoch deutlich. Er sieht nur große Zahl und andere große Zahl. Zweitens will Rainer sein Scheitern nicht wahrhaben. YouTuber sein ist seine gesamte Ambition, ist alles, was er in den letzten 3 Jahren gemacht hat. Wenn das auch noch schief geht, hat er endgültig nichts mehr, und das darf nicht sein. Er ist ehrlich und aufrichtig getroffen, wenn die anderen Internet-Spackos ohne ihn ein Musikvideo drehen oder er nicht in den YouTuber-Nachrichten vorkommt. Er hält sich für eine Berühmtheit, genauer, einen berühmten YouTuber. Dass er weniger Views und Abos hat als die anderen, mei. Das liegt halt an den ganzen Heider-Kanälen. Deren Views und Abos müsste man ja eigentlich noch auf seine draufrechnen und weil es, bestimmt hunderte Heider-Kanäle gibt mit jeweils tausenden Abos, gehören ihm ja noch mindestens, 3100 Abos mehr. Was für einen vernünftigen Menschen wie Fanboy Gestoker aussieht, ist vermutlich das, was Rainer für kollegialen Umgang hält. Mal eben dem Simone Nachricht schicken, was der eigentlich dazu sagt. Dass Julian und Nadim Edzardler Beef haben, was ich dazu sage, dass Julian und Nadim Edzardler Beef haben. Wer einen Arbeitspulli trägt, ist doch sicherlich auch in irgendeiner Internetverbindung mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Rainer dackelt deshalb hinter seinen Großen her, weil das seine Form der Kollegenverbindung ist. Dass die ihm nie antworten, liegt natürlich nicht daran, dass sie ihn nie registriert haben. Dazu ist er ja viral zu bekannt, alle kennen ihn, er ist ein Superstar. Die anderen halten sich bloß fern, weil sie von den Heidern verschreckt werden. Er aber hält die Heider seit Jahren aus. Was für ein Übermensch. Dafür könnt ihr ihm als Adler mal ein paar Likes dalassen und Bars. Sieben Winkler als Antimensch? Naja. Rainer ist hässlich, fett, dumm, faul und arm, da hast du recht. Aber das ist als Adler nichts wirklich Besonderes, das macht ihn noch nicht zu irgendeinem besonders bemerkenswerten Antimenschen. Wenn eins dumm und faul ist, ist's meistens auch arm. Weil das Geld halt nicht auf den Bäumen wächst. Wenn eins fett ist, ist's meistens auch hässlich. Und wenn eins fett ist's meistens auch faul, weil zum Abnehmen halt Disziplin und Fleiß nötig sind. Und wenn eins dumm oder faul ist's meistens auch das andere, weil lernen wie abnehmen ist, man braucht Fleiß und Disziplin, und wenn eins dumm ist, braucht es extra viel Fleiß und Disziplin, wovon halt von Anfang an zu wenig da war. All diese schlechten Eigenschaften hängen also zusammen. Rainer ist dumm und faul und sie deshalb ist auch er fett, hässlich und arm, keine Überraschung, geht den meisten dummen Faulpilzen und den meisten faulen Dummköppen so. Und wenn die eigenen Eltern faule Bildungsverweigerer sind, wird man selber halt auch nur allerseltenst was anderes. Rita ist genauso hässlich, fett, dumm, faul und arm wie Rainer. Außerdem hat Rainer durchaus eine positive Eigenschaft. Er ist ein absolutes Stehaufmännchen. Widrige Umstände machen ihm wenig aus. Wer von uns könnte 40 Tage ohne Auto und Strom leben? Rainer kriegt das hin. Er ist völlig anspruchslos. Sein Lebensstandard brächte die meisten von uns zur Verzweiflung, Rainer kann nach wie vor den Schanzenkönig geben und noch stolz auf seine Minderleistungen sein. Als ihm YouNow erlaubte, fortan eine Existenz als Internetbettler zu führen, war Rainer froh darüber. Kein Hund möchte so leben, Rainer fand das Oberbieten knorke. In jeder Assi-Platte in jeder deutschen Großstadt findet man Leute, die schlechter sind als Rainer, Junkies, die Drogen an Kinder verticken, um ihre eigene Sucht zu finanzieren, Gewohnheitskriminelle, Säufer, die Frau und Kind verprügeln, Muselbanditen. Verglichen mit denen ist Rainer ein Musterknabe. Und kommt jetzt bloß nicht mit Axtwurf und Scheibenanschlag, das sind Peanuts verglichen mit echten Gewalttaten. Rainer kann höchstens durch eine Verkettung ungünstiger Umstände einer Fliege was zuleide tun. Trotz seiner ausgeprägten Gewaltbereitschaft ist er einfach harmlos. Gut, zählt jetzt nicht unbedingt als positive Eigenschaft, eine negative Eigenschaft nicht zu haben. Aber Rainer ist nicht der Erzschelm, als der er hier bisweilen dargestellt wird. Er ist einfach nur dumm, weil er faul ist und faul, weil er dumm ist. Aber da geht's ihm wie vielen, vielen anderen. Der Unterschied ist halt, dass die meisten faulen Dummköpfe und dummen Faulpilze ihre Nichtsnutzigkeit nicht ins Internet stellen. Und wenn sie es dann tun, hallo, Huide. Hallo, Shaggy, haben sie oft das Glück, nicht beachtet zu werden. Dann kräht kein Hahn danach, dass sie dumm und faul sind. Rainer hatte das besondere Pech, dass seine Internetblödheit sehr schnell recht weite Kreise gezogen hat, sodass das Ganze ziemlich eskaliert ist. Oh, und das, was Prof.Schnabel oben gesagt hat, das stimmt natürlich auch. Führt halt die Dummheit und Faulheit avengdetiert aus. Mitleid hat Rainer nicht verdient. Er ist dumm und faul und hoffentlich fliegt er so richtig, richtig auf die Fresse, wenn der Winter kommt. Hoffentlich verkloppt er die Schanze für eine Handvoll Zauberbunnen, muss in irgendeiner Zigeunerplatte in Neustadt ziehen und wird dort von seinen neuen Nachbarn abgezogen und, sobald er in gewohnte Lordmanier aufmuckt, nach Noten verkloppt. Oh, und noch was, andere dumme Faulpilze haben in Rainers Alter im Oberkiefer schon nicht mehr alle Schneidezähne. Seine Zähne scheinen von guter genetischer Qualität zu sein. Na, eventuell machen die in den nächsten 5 Jahren Bekanntschaft mit irgendeinem Neustädter Zico-Schlagring. Man will's hoffen, Punkt, so geht's nicht weiter. Unser dicker fetter Pfannkuchen braucht endlich einen Schub. 8 Jobsucher für den Winkler. Na mal sehen. Boomer hat eins großes Werk in Herzogenaurach. Da suchen sie Lageristen Nagelut, die sollen auch was verkaufen. Naja, einen Versuch wär's wert. Logwin in Höchstadt suchen einen Warenfahrer, der auch das Auto wäscht. Oh, scheiße, das ist doch nicht das Richtige, naja, die wissen ja nicht, dass Rainer das Gegenteil davon ist, einen Versuch wär's wert. Die Spieler in Langenzehn sucht einen Deppen, der da an der Kasse sitzt. Da braucht man nicht mal Hauptschule, aber gepflegt muss man aussehen. Naja, einen Versuch wär's wert. Die Pizzeria Jamies in Gremsdorf sucht eine Küchenhilfe. Das Anforderungsprofil passt sogar auf Rainer, aber gepflegt muss man auftreten. Naja, einen Versuch wär's wert. Derselbe Laden braucht auch eine Servicekraft für die Nachtschicht. Da macht sich der YouTube-Schlüffhythmus ja doch noch bezahlt. Gut, da muss man nett und freundlich sein und nicht aussehen wie Hans Arsch, aber einen Versuch wär's wert. Hotel Acanthus in Weißendorf sucht eine Reinigungskraft. Reine und putzen? Naja, einen Versuch wär's wert. So. Ich war und bin immer und noch der Meinung, dass Rainer niemals arbeiten wird. Bisher habe ich gedacht, dass der Hauptgrund seine mangelnde Ausbildung sei. Und ja, die macht es ihm auch sehr, sehr schwer, einer geregelten Beschäftigung nachzugehen. Aber der dicke fette Pfannkuchen versucht's ja nicht mal. In weniger als 30 Min habe ich ohne Aufwand ein halbes Dutzend geeignete Stellen für Rainer gefunden, geeignet im Sinne von, darauf kann er sich wenigstens bewerben. Und selbst wenn Rainer wegen seiner Unbeholfenheit dreimal so lang dafür brauchen würde, warum hat die faule Sau nicht mal so viel Zeit für seine Zukunft? Mit ein wenig mehr als Minimalaufwand und einem größeren Radius kämen da Stellen noch und noch zusammen. Die schwere Menge Krams, den selbst Rainer hinkriegen könnte, wenn er sich mal zusammenrisse. Er ist nur einfach zu dumm und zu faul. Und daran ist er selbst schuld. 9 Gewaltillusionen des Winklers. Nochmal, wer wurde vermöbelt? Wer wurde fast überfahren? Hab ich nicht gesehen. Klingt für mich alles wieder mal nach übertriebener Dramatisierung, mit der die Pilgerfahrt, wenn ich das schon höre, zu einem einzigartigen Erlebnis umgedeutet werden soll, bei der die Ereignisse aber sowas von dramatisch aus dem Ruder liefen. Alles, was tatsächlich passierte, war das, was immer passiert, ein bekloppter Brüllaff veranstaltet Krakeel. Immer wenn Rainer in der Vergangenheit den wilden Mann markiert und irgendwelchen Blödsinn angestellt hat, resultierte das in völlig belanglosen Lappalien, Bagatellen, Nichtigkeiten. Sowas hat keine wie immer gearteten juristischen Konsequenzen, sowas wird wegen Geringfügigkeit nicht weiterverfolgt. Punkt aus. Ungefähr so, als würde man am Bahnhof von einem aggressiven Bettler behelligt, der einen angeht und dann Verwünschungen hinter einem herschreit. Den kann man auch nicht wegen irgendwas anzeigen, da winkt sowohl der Rechts- als auch der Staatsanwalt ab. Die arbeiten nämlich nicht für umme, die wollen einen Streit wert sehen. Es gibt in Rainers Blödsinnsregister nur 2 Dinge, die ein Nachspiel haben könnten. Erste ungewollte Bimmelbilder. Für so ein Verfahren würde man aber die GAT-Verläufe offenlegen müssen. Und, oh, Überraschung. Minus wahrscheinlich würden die enthüllen, dass man Rainer suggestiv dazu gebracht hat, Bimmelbilder zu verschicken, dass die also gar nicht so ungewollt empfangen wurden. Naja, und sie hernach ins Internet zu stellen und sich darüber zu bimmeln ist auch nicht gerade ein Zeichen dafür, dass man durch sexuelle Belästigung stark traumatisiert wurde. zweite Autoscheibe eingeschlagen. Naja, wurde zumindest behauptet. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Aber spielen wir mal mit, gehen wir mal davon aus, dass Rainer tatsächlich vorsätzlich eine Autoscheibe eingeschlagen hat. Macht einen Sachschaden von ca. 250, minus. Zur Anzeige bringen? Warum nicht? Muss Fetti sich nen Anwalt nehmen. Das Ende vom Lied? Nennt sich Vergleich. Beide Seiten haben nämlich kein Interesse daran, dass es zu einer richtigen Verhandlung kommt, denn sowas kostet Tausende und dauert Monate. Richter lassen sich auch nur ungern die Zeit stehlen und haben auf solche Bagatellen keinen Bock. Man nimmt also als Heide einen monatelangen Papierkrieg auf sich, damit Rainer am Ende die Autoscheibe zahlt und ein Bußgeld dazu. Kann dann natürlich nochmal ordentlich dauern, bis man die Kohle sieht, weil Rainer vermutlich keinen Versicherungsschutz hat. Und währenddessen ist man die ganze Zeit in Erklärungsnot, weil man allen möglichen normalen Leuten erklären muss, dass man was weiß ich wie weit gefahren ist, nur um einen fetten Dorftrottel zu hänseln, der einem dafür dann die Karre demoliert hat. Oder man lässt einfach die Scheibe austauschen und die Kasko dafür aufkommen. Ich stimme dir zu, das Risiko ist durchaus gegeben. Rainer im Brüller für uns Dorftrottel-Modus bedenkt die möglichen Folgen seiner Handlungen kein Stück weit. Andererseits sind seine Möglichkeiten halt sehr beschränkt. Rainer kriegt nichts hin, also hätte er auch Schwierigkeiten damit, ernsthaften Personenschaden zu verursachen. Sein Gefährdungspotenzial ist sehr niedrig, ein fetter Brüllaffen mit Spargelärmchen, was soll der schon groß anrichten? Dazu bräuchte es schon einen sehr unglücklichen Zufall, dessen Eintreffen natürlich mit jedem weiteren Schanzenbesuch immer aufs Neue ermöglicht wird. 10 Heimwecker Winkler. Na gut. Explizite Vorstellung davon, wie die geschenkten Intros aussehen sollen, natürlich zum Nulltarif bitte sehr. Und am besten bis gestern. Fairerweise muss man dazu sagen, dass in der Vergangenheit diverse Leute ja tatsächlich nichts Besseres zu tun hatten, als Rainer mit Gratismaterial zu versorgen. Also warum nicht nochmal? Renovierungspläne für die Schanze, Rainer hält sich allen Ernstes für einen fleißigen Heimwerker. Er hat sich voller Stolz dabei geheimt, wie er seine Bude verramponiert und hat das für Home Improvement gehalten. Was neue Fenster, eine Tür oder gar eine Heizungsanlage kosten, davon hat Rainer keine Ahnung. Er denkt vermutlich, dass er Heizkörper für 10 Euro das Stück kaufen und in die Ecke stellen kann und dann wird's warm oder so. Bei solchen Dingen sollte man Rainers unglaublicher Unbedarftheit nicht vergessen. Er hat halt absolut nichts den Schatten eine Ahnung. Von welchem seiner Vorbilder hat er dieses unglaublich bekloppte Dazwischengrätschen übernommen, bei dem er sich selbst in ein fertiges Video reinschneidet? Welcher faule Laberkorb hat ihm das vorgemacht? Kommt wahrscheinlich aus derselben Ecke wie die Schwachsinnsvokabel anquatschen für erwähnen. Wo ich herkomme heißt anquatschen so viel wie Attack von der Side of Life. Aber auch hier, nicht Rainers Schuld. Der Affe macht nur wieder was nach. 11 Hintergrundwissen des Winklers. Maris Labus ist also ein schlechter Mensch, weil er sich als Heide entpuppt hat. So einer verhaut auch bestimmt kleine Kazis und betrügt Lieferanten und Kunden mit seiner Seite 3D Sabli, weil, ja, genau, den Rainer hat er schon betrügen, weil, Wer aus diesem Hirosengestammel eine böswillige, geplante Schädigung rauslesen kann, sollte sich mal den Kopf untersuchen lassen. Ganz im Ernst. Das ist doch wieder nur dasselbe dumme und völlig unreflektierte Gel, aber, das Rainer halt so absondert, wenn die Kamera läuft. Neue GEMA-Rechte auf YouTube. Hat Rainer keine Ahnung von. Labert irgendeinen Scheiß darüber, dass bekannte Labels ihn gerne mal anschreiben könnten, weil er ist doch im Metal-Bereich ein YouTube-Superstar, schnauf. Ein Musikvideo wird angekündigt. Na, das kann ja was geben. Könnt ihr so in eure Drachen-Enzyklopädie aufnehmen. Heißt auf Deutsch. Rainer hatte einen Hirnfurz, hielt ihn für eine tolle Idee und kündigt ihn an, als sei er schon so gut wie fertig. Dabei ist es nichts weiter als ein Hirngespinst. Aber weil die Kamera halt läuft, wird's rausposaunt. Dieses Musikvideo wird niemals auch nur halb fertig. Vermutlich auf jeden Fall. Am Schluss nochmal versöhnlich, die altbekannten unilateralen Verhandlungen und Fallscherien werden wieder aufgenommen. Rainer fordert uns auf, doch bitte, bitte endlich zu erkennen, was er doch für ein netter Kerl ist, bitte. Als Gegenleistung erhalten wir. Moment, ach ja, hier, ein Musikvideo. So wie in der guten alten Zeit, als er brüllend seine Rübe geschüttelt hat. Das war doch ein Spaß, oder? Kann es nicht wieder so sein? Bitte? Das ist Ed Sattler A, richtig und B, falsch. Richtig, weil Balladen natürlich Dreck ist. Falsch, weil diese Sorte Dreck nicht üblich ist. Zumindest nicht im Sinne von üblich gleich häufig. 12 romantische Balladen. Reine und Drachen, die sind's der übliche Dreck. Die Ballade kommt aber von einer reinen Version, die selten zum Einsatz kommt. Ich nenne sie nach ihrer bislang peinlichsten Erscheinungsform Erdbeer-Wubi. Erdbeer-Wubi ist reine auf Freiers Füßen. Das ist nicht der Drache, der seine Pimmelbilder so tief wie es geht ins Internet steckt, das ist auch nicht der Rainer, der behauptet, er habe Schläuchi-Babi auf die Fressluke geküsst. Das ist einfach nur ein sehr, sehr einsamer und auf ewig ungefickter Mann, der sich nach Nähe und Zuneigung sehnt. Aveng Speer ist natürlich auch mit dabei, aber das ist bei der Liebe ja immer so. Wubi beteuert, dass er alles ganz doll ernst meint. Tut er auch. Er trägt sein Herz auf dem Ärmel, er kann nicht anders. Unverstellte Offenheit ist der einzige Trumpf, den er ausspielen kann. Dass die Mullen so nur umso schneller mitbekommen, was für ein erbärmlich armes Würstchen er ist, mei, das kriegt er halt nicht in sein Spatzenhirn rein. Wubi versucht natürlich, bei den Mullen Eindruck zu machen. In den Währungen, die Mullen akzeptieren, Aussehen, Reichtum, Sozialprestige, ist er aber bettelarm, also versucht er's mit der sensiblen Schiene und legt sein gefühlvolles Seelchen offen. Dazu ringt er sich erstmal ein gerüttelt Maß einfacher Widersprüche ab, die sein Dummkopf für tiefsinnige Welträtsel hält und salbadert die Bedeutungsschwanger ins Internet. Das kann man nicht verstehen. Niemand kann das, also erklärt uns der Wubi das im zweiten Teil, niemand kann den Wubi verstehen. Das ist ein ganz romantisch-mysteriöser Schwärmer, von der Welt verkannt und deshalb auf immer allein. Die geballte Dosis Liebe ist einfach zu viel für die schlechte Welt, also wird der arme Wubi immer wieder verletzt. Aber heldenhaft wartet er weiter auf die große Liebe, er kann nicht anders. Rainer labert eine geschlagene Viertelstunde lang auf sein Bäuerchen ein, keine Antwort. Ein echter Mann würde spätestens jetzt die dumme Flut aus dem Telefonspeicher löschen, sind ja noch andere Fische in der See. Aber Wubi hat doch schon so viel Zeit und Mühe investiert als Adler. Das kann noch nicht alles umsonst gewesen sein. Man muss der dummen Flut doch klar machen können, was für einen großen Fehler sie gerade macht. Indem sie sich abwendet, dann kommt sie reumütig zurück und Wubi kann ihr großherzig alles vergeben. Also mal eben schnell beweisen, was für ein romantisch-mystischer Tiefdenker man ist. B.S. Du kannst mich nicht verstehen, Bärchen. Aber du darfst es dein Leben lang wehsuchen. Komm endlich zu mir, du bist der Mittelpunkt meines Universums, die Flamme der Drachenliebe kann niemals gelöscht werden, in Ewigkeit dein Erdbeer-Wubi. Deshalb ist Erdbeer-Wubi immer so hochnotbeinlich. Er denkt auch bei Liebesschwüren, viel hilft viel. Das halte ich aber für einen Widerspruch. Wer sich über seine Defizite und umfassende Unterlegenheit im Klaren ist, sieht das Leben nicht grundlos als Wettkampf, den es gegen irgendwelche Feinde zu gewinnen gilt. Das wäre doch ein todsicheres Mittel zum Unglücklichsein, ich weiß, dass ich nicht kämpfen kann, also breche ich ohne Grund und Chance einen Kampf vom Zaun. Du sagst selbst, Rainer verdrängt seine Beklopptheit. Aber verdrängen heißt ja nicht sich ablenken, damit man nicht ständig dran denkt, verdrängen heißt tatsächlich erfolgreich aus dem Bewusstsein schieben. Rainer ist sich seiner unglaublichen Beschränktheit immer nur punktuell bewusst, wenn er an einer Aufgabe scheitert. Und selbst dann nicht wirklich, seine Standardreaktion auf Scheitern ist Aggression. Aggression entsteht nur dann, wenn wir einen Misserfolg als unverdienten Misserfolg wahrnehmen, heißt, wenn wir fest davon ausgehen, Belohnung zu erhalten und stattdessen Frust erleben. Rainer ist zu dumm, um sich selbst realistisch einzuschätzen. Er hält sich in allen Belangen für viel besser, als er es wirklich ist. Dieses Selbstbild gerät mit der Realität immer wieder in Konflikt. Deshalb ist es instabil und muss ständig gestützt werden. Das Verdrängen und Angeben, Dicke tun und YouTuber sein, das sind alle Stützen für Rainers narzisstische Selbstsicht. Klar, kann man abgefuckt nennen, ist aber auch einfache Dummheit. Rainer entscheidet sich ja nicht dagegen, sein Haus zu reparieren. Er ist einfach zu blöde dazu. Jedes Mal, wenn er was renoviert, macht er eigentlich was kaputt. Wände und Decken mit der Spraydose besudeln, Holzbändel mit dem Hammer abschlage, Tapete runterreißen, Fußboden rausreißen, Loch in die Wand schlagen, wenn normal intelligente Leute sowas machen, ist es Vandalismus. Rainer ist so dumm, dass er das für Renovierung hält. Hinterher ist natürlich alles schlimmer als vorher. Dann versichert er uns und sich das mache ich später fertig, bis er sich daran gewöhnt hat. Oder er ist gleich auf die Ramponierung stolz wie Bolle und findet das besser als vorher. Dumm halt. Die Streitgespräche am Zaun sind einfach der ziemlich letzte verbleibende Kontakt zu anderen Menschen, die dem Einsamkeitslord noch bleiben. Außerdem sind die Kuchenspasten ja extra seinetwegen aus allen Ecken der Welt zur Schanze gepilgert, Auch das stützt das Selbstbild vom berühmten Star. Man könnte das Ganze auch so sehen, dass wir es nicht in erster Linie mit dem Drachengame zu tun hatten, sondern eigentlich mit dem Schanzenspiel. 13. Des Winklers Schanze. Die Schanze war und ist Rainers Fluch und Segen zugleich. Nur weil er von einem Netzwerk aus Unterstützern umgeben in der Abgeschiedenheit mietfrei hausen darf, konnte er überhaupt YouTuber werden. In einer Hartziehwohnung in der Stadt hätte er gar nicht so versumpfen können, oder die Substanz so verramponieren. Mit dem Traum, vom Internet leben zu können, wäre nach einem Vierteljahr schon Schluss gewesen. Er hätte sofort knien und Demut zeigen müssen. Es hat auch alles mit der Schanze angefangen. Seine Adresse ins Internet zu brüllen, war die erste und größte Dummheit, die Rainer verbrochen hat. Und auch sonst hat die Schanze immer eine wichtige Rolle gespielt, als Ort, wo er immer ist, das Refugium, das er nach Herzenslust versaubeuteln konnte, die Domäne, in der er sich als Lordschaft aufführen und ticketen durfte. Das Schatzkästlein, in das er Bärchen einladen und dort mit ihnen eine Familie gründen wollte. Das YouTuber-Paradies mit Matchladen im Schuppen. Diese typische Arroganz hätte er in einer kleinen Sozialwohnung niemals entwickeln können. Da wäre auch kein Parabelritter an einer Ruhmtour interessiert gewesen. Gleichzeitig ist die Schanze Rainers Fluch. Er kommt da nicht weg, diese Ruine klebt an ihm. Kein Strom, kein heißes Wasser, das Obergeschoss, vermutlich, längst undicht und unbewohnbar, jeder Raum bis unter das Dach mit den Trümmern seiner verpfuschten Kindheit vollgemüllt, das ist Rainers Gefängnis. Seine Ausbruchsversuche sind bis jetzt genauso fruchtlos geblieben wie seine Versuche, aus seinem grotesk aufgedunsenen Fettleib zu entfliehen. Rainers Welt wird immer kleiner, sein Horizont rückt immer näher. Jetzt verbarrikadiert er sich schon in der Schanze und tritt den Rabauken, die diese letzte Bastion noch erstürmen wollen, mit aller Gewalt entgegen, die sein grotesker Leib hergibt. Und da hast du dann deinen Moment, in dem das Spiel endet, wenn Rainer die Schanze verlassen muss, weil die Schanze aufhört zu existieren. So anspruchslos und abgestumpft, wie er inzwischen ist, würde er da auch noch wohnen, nachdem das Dach in sein Kinderzimmer gefallen ist. Aber früher oder später wird irgendwas passieren, das ihm die Schimmelburg raubt. Meine Vermutung, er zündet sie aus Versehen an. Kaminexplosion durch Glanzruß oder sowas. Je nachdem, wann es soweit sein wird und wie weit der allgemeine Verfall seiner Persönlichkeit dann schon fortgeschritten ist, landet er dann doch noch in irgendeiner betreuten Einrichtung für Sonderschüler, die am Leben gescheitert sind. 14. Sechs Geschichten. Ah, aber das Thema hatten wir doch schon. Hat sich ja nicht viel geändert, als Adler. Rainer ist im Internet ekelhaft zur Internetfrau. Ich weiß, meine Vermutung, Rainer habe sich durch unfreiwillige Konditionierung das Internet sexualisiert, ist eine reichlich steile These, aber sein Verhalten passt mal wieder dazu. Ist ja nicht so, als würde er tatsächlich privat mit seinem neuen Vögelbärchen herumturteln. Er muss das öffentlich machen, im Internet. Und da packt er wieder Versatzstück an Versatzstück, Verhaltensweisen, die er sich vermutlich aus Zeichentrickserien und Aktionkomödien zurechtgesponnen hat. Der harte Hund, mach meine Alte nicht an. Rainer zeigt sich hart, kampfbereit, aber ritterlich. Geht ja nicht um ihn, sondern um seine Holde. Der Turbo-Lover, gleich komm ich vorbei und zieh dich durch die Hecke. Hö, da stehst du doch drauf, Rainer als viriler Beschäler, allzeit bereit, seinen Speer, sein Speerbild, ins Internet zu stecken. Klar, er nimmt den Mund sehr voll, aber er kann sich das ja auch leisten im Internet. Bei einem tatsächlichen Irl stell dich ein, würde er abblühen wie Märzenschaum und es gäbe Tränen. Der genussvolle Pantoffelheld, oh oh, mein Schatzi reißt mir den Kopf ab, Rainer als genießerischer Masochist. Zwink er zwinker, schon schlimm mit dem Weibsvolk. Aber immerhin hat er jetzt ein Weibsvolk und kann nicht mehr einfach so mit jeder herumflitten, weil sie ja so eifersüchtig ist, weil er ihr so viel wert ist. Das gehört zum Phänomen der Subjekt-Objekt-Verschiebung. Einerseits ist das Vögelbärchen sein Eigentum, andererseits gehört er ihr und sie kann mit ihm machen, was sie will. Er ist nur dazu da, ihr zu willen zu sein, damit sie ihm die Anerkennung zollt, die sein instabiles Selbst so dringend braucht. Und was passiert da konkret, als Adler? Meine Vermutung, irgendeine TS-Lutscherin hat sich auf Rainers genialen Plan eingelassen, den er damals auch mit Schläuchibabi hatte, um die bösen Heider zu ärgern, soll ihnen eine Partnerschaft vorgespielt werden. Wie und warum das die Heider ärgert, war schon bei Schläuchibabi nur Rainer klar, Spatzenhirn halt, aber er findet diesen Plan nach wie vor toll und Ed Adler kann er ihn endlich in die Tat umsetzen. Also trägt er extra dick auf und spielt eine Schmierenkomödie. Er weiß ja, er kann noch so dick auftragen, das Bärchen spielt ja mit, hat sie ihm ja versprochen. Ob er tatsächlich romantisches Interesse an ihr hat, Keine Ahnung. Bei Schläuche Barbie ging das ja auch völlig durcheinander und er wusste nicht genau, ob er mit ihr zusammen nur die Drohle drohlen will, oder ob er tatsächlich was für sie empfindet. Ist ihm vermutlich auch diesmal nicht so klar. Sein Spatzenhirn ist von diversen Mangas und Filmen und Zeugs wohl auch so verseucht, dass er durchaus der Ansicht sein könnte, mit der Zeit werde aus Spiel ernst. Um die Drohle zu drohlen, haben wir eine Beziehung vorgetäuscht, aber dann ist es doch was Ernstes geworden, weil eigentlich war es mir ja immer schon ernst tatsächlich, mein Schatz, du bist mein Seelenfragment, oh oh, hello darkness my old friend. Reines Leben ist erbärmlich und verpfuscht und von nur halb verstandenen und billig kopierten Vorlagen abgekupfert, die auch schon mindere Sorte sind, und so ist auch sein Gefühlshaushalt, das darf man nicht vergessen. Bevor er wirklich zu einer Partnerschaft fähig wäre, müssten da viele, viele Dinge sehr langwierig repariert werden. 15 Ursachen der Dummheit. Na, an seiner Ernährung kann's jedenfalls nicht liegen. Die ist nämlich vollwertig und ausgewogen. Und ja, natürlich macht's die fortschreitende Isolation den Rainer nicht schlauer. Trotzdem könnte es gut sein, dass Rainer nicht dümmer, sondern einfach fauler geworden ist. Er war auch am Anfang seiner Internetkarriere von den Anforderungen der deutschen Sprache heillos überfordert, er konnte auch zu Beginn seiner Karriere nicht gleichzeitig flüssig reden und eine Denksportaufgabe für Kinder lösen, sein Wortschatz war auch zu Beginn seiner Karriere lachhaft verkümmert, nur damals hat er sich noch alle Mühe gegeben, diese Unzulänglichkeiten auszubügeln oder zu kaschieren. Zu jedem Video gehörte ein Skript, da hat er wenigstens versucht, sich aufzuschreiben, was er sagen will, damit immerhin eine Chance besteht, dass er bei der Sache bleibt. Die Let's Plays bestanden nur aus Zeug, das er schon hunderte Male genauso geübt und vorbereitet hatte, da ging auch der gleichzeitige Kommentar noch so halbwegs. Inzwischen hat er einfach jeden Qualitätsstandard nicht nur unterboten, sondern einfach über den Haufen geworfen. Ist ihm alles zu mühsam geworden. Warum sich anstrengen, wenn er alles auch einfach irgendwie hinfegeln kann? Dumm war er schon immer. Aber früher hat er sich wenigstens ein wenig angestrengt. Ende.